Die Schwaben haben es geschafft, eine neue Band hervorgebracht. Knüppelharte Joy-Musik, die euch um die Ohren fliegt. Wir spielen keinen Techno-Kack und scheißen auf, dass die wie Punk. Kommandos geht, ist unser Name und dieses Lied ist die Reklame. Kommandos geht, ist unser Name und dieses Lied ist die Reklame. Kommandos geht, ist unser Name und dieses Lied ist die Reklame. Ja. In Schwabenland sind wir geboren und wir haben uns geschworen, für uns wird nie was anderes geben. Wir sind stolz, dass wir hier leben. Links das Mädchen, rechts das Bier. Schwabenland, wir stehen zu dir. Links das Mädchen, rechts das Bier. Ei, ei, Skelett, das sind wir. Kommandos geht, ist unser Name. Und dieses Lied ist die Reklame. Kommandos geht, ist unser Name. Und dieses Lied ist die Reklame, ja. Kommandos geht, ist unser Name und dieses Lied.